Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 5, Dresden, den 4. März 93. Du hast, deucht mich, schon einen tüchtigen Berg erstiegen, und ich freue mich über die Aussicht, die er uns gewährt. Aber wir dürfen uns diesem Genuss nicht überlassen, noch ist Arbeit nötig, um den höchsten Gipfel zu erreichen, und diese mit dir zu teilen, fehlt es mir gewiss nicht an Eifer, aber leider an Zeit. Mein Staatsdienst, der mir auch durch andere Ursachen verleidet worden ist, wird mir in so einem Falle doppelt drückend. Nur wenig Stunden hab ich mir noch abstehlen können, um besonders deinen letzten Brief zu studieren. Erwarte also noch keine ausführliche Prüfung, sondern nur zerstreute Gedanken, um meine Antwort nicht zu lange aufzuschieben. Technik der Form halte ich mit dir für ein gemeinsames Erfordernis der Schönheit und Vollkommenheit. Nur bei dem Unterschiede zwischen beiden, wo alles auf den Begriff der Natur ankommt, insofern du sie der technischen Form entgegensetztest, bin ich nicht befriedigt. Eine innere Notwendigkeit der Form ist auch bei den Naturzwecken. Von diesen Naturzwecken abstrahierst du. Aber was ist dasjenige, was dir alsdann noch übrig bleibt? Ich kann mir nicht versagen, hier wieder auf meine allgemeine Lebenskraft zurückzukommen, die dir nicht behagen will. Es ist hier kein Behelf, die Dunkelheit des Begriffs unter einer Metapher zu verstecken. Nur bemerke ich an den Objekten zweierlei Zwecke. A. den besonderen, die technische Form, b. den allgemeinen, die Äußerung der Lebenskraft in Erweiterung der Schranken. Diese Zwecke verhalten sich wie ausdehnende und zusammenziehende Kraft, vis centrifuga et centripeta. Harmonie zwischen beiden ist Schönheit, dann ist die technische Form nicht das Produkt der Beschränkung, sondern einer erhöhten, erweiterten Existenz, daher der Wert des Genialischen in der Kunst. Dein inneres Prinzip der Existenz hat mir zu viel Ähnlichkeit mit dem gewöhnlichen Begriffe der Substanz. Es fehlt diesen Begriffen an einem objektiven Stoffe, der nicht bloß negativ wäre. Dein Merkmal der Freiheit in der Erscheinung ist auch bloß negativ, das nicht von außen bestimmt sein. Eine ähnliche Negation bedarfst du zum Merkmal der Heautonomie. Diese hast du noch nicht deutlich genug angegeben. An einem vegetierenden oder lebendigen Wesen unterscheiden wir ein Gegebenes, die Form der Blume, des Tiers, insofern sie in dem Keime gegründet ist, und ein hervorgebrachtes, die Individualität dieser Form nach den besonderen Eigenheiten der inneren Entwicklung, die Äußerung der Vegetation oder der Lebenskraft. Schönheit setzt, wie wir beide glauben, eine gegebene Regel der Form voraus. Für diese Regel denkst du dir ein besonderes nächstes Prinzip, das von dem Prinzip der Existenz des Objekts verschieden ist. Das Nicht-Bestimmt-Sein durch jenes Prinzip der Technik ist also dein Merkmal der Heautonomie. Aber nun frag ich weiter, woran erkennst du dies Nicht-Bestimmt-Sein von außen und von dem Prinzip der Technik? Dein Merkmal des Schönen besteht in dem, was du über die Ursachen der Bestimmtheit in der Form wahrnimmst. Aber was erkennen wir von diesen Ursachen? Hier ist keine Sukzession von Erscheinungen, aus der du eine Kausalverbindung folgerst. Du ahnst die wirkende Ursache aus dem, was du von der Endursache wahrnimmst. Eine Endursache selbst wird nicht wahrgenommen, sondern bloß die Übereinstimmung einer Erscheinung mit einer Idee. In deinem vorletzten Briefe sagst du, eine Form erscheint frei, wenn wir den Grund derselben weder außer ihr finden noch außer ihr zu suchen veranlasst werden. Ist dies Merkmal nicht bloß subjektiv und zwar äußerst relativ? Was ist der gegebene Stoff, das Objektive einer Anschauung, bei der wir den Grund der Form nicht außerhalb des Objekts suchen? Meines Bedünkens die Übereinstimmung der Merkmale des Objekts mit einem vorhandenen Begriffe. Für diesen Begriff denken wir uns ein nächstes Prinzip, wodurch er realisiert wird. Das ist das Innere des Objekts. Was in dem Objekte mit jenem Begriffe übereinstimmt, ist aus diesem Innern erklärbar, und nur wo wir etwas jenem Begriffe entgegengesetztes finden, suchen wir einen Grund dazu außerhalb des Objekts. Auf diese Art gelangen wir zur Vorstellung der Technik. Um aber auch zur Vorstellung der Freiheit zu gelangen, bedürfen wir noch eines zweiten Prinzips. Es werden Merkmale an dem Objekte wahrgenommen, die dem technischen Begriffe nicht widersprechen, aber auch nicht durch ihn gegeben sind, die von einer fremdartigen, aber nicht feindseligen Natur zu sein scheinen. Der Begriff bestimmt gleichsam nur die äußersten Grenzlinien der Form. Für das, was innerhalb dieser Grenzlinien an dem Objekte bemerkt wird, scheint ein anderes Prinzip erforderlich zu sein. Wir entdecken nämlich auch in demjenigen, was innerhalb jener Grenzlinien an dem Objekte erscheint, etwas Gemeinsames, eine Übereinstimmung. Aber dasjenige, womit dieses Gemeinsame übereinstimmt, ist keine Idee, sondern eine Empfindung. Das Schauspiel von Kraft und Widerstand in den Elementen der Objekte weckt die Erinnerung an das Selbstgefühl der Freiheit in dem betrachtenden Subjekte. Wir unterscheiden in uns ein Prinzip, das die Äußerungen unseres geistigen und tierischen Lebens zunächst begründet, von dem Prinzip, wodurch unsere Form begründet wird, an deren Entstehung wir uns keines tätigen Anteils bewusst sind. Wir unterscheiden das selbst hervorgebrachte von dem Gegebenen in uns. Einen ähnlichen Unterschied glauben wir auch in den Objekten zu bemerken. Wir sondern dasjenige ab, was durch das Prinzip der Technik bestimmt ist, als etwas Gegebenes und denken uns für das Nicht-Gegebene ein besonderes Prinzip, das unserem eigenen Prinzip von Selbsttätigkeit analog ist. Was dieses Prinzip sei, bedarf nicht erkannt zu werden. Uns interessiert nur sein Verhältnis gegen die Masse von Kräften, die ihm entgegenwirken, der Grad seiner Freiheit. Hier lass mich heute ausruhen und lebe wohl. K. Nachsatz. Die Nachricht von dem neuen Kantschen Werke war mir sehr interessant. Schicke es mir ja gleich, sobald es fertig ist. Vielleicht hat die Kritik der Offenbarung, welche man ihm zuschrieb, ihn veranlasst, seine eigenen Ideen zu äußern. Mit seinem radikalen Bösen werde ich mich übrigens schwerlich aussöhnen. Ich kenne keinen Satz der Dogmatik, selbst die Ewigkeit der Höllenstrafen nicht ausgenommen, der mir so verhaßt wäre. Auch kann ich mir keinen Beweis davon denken, der nicht auf einseitigen Erfahrungen beruhte. Bei Erklärung der christlichen Mythologie hat Kant viel Witz zeigen können, doch ist auch in dem Stoffe eine gewisse Biegsamkeit, die dergleichen Bemühungen erleichtert. Wenn uns Kant nur nicht länger auf seine Metaphysik der Sitten warten ließe, oder ist er vielleicht selbst darüber noch nicht mit sich einig? Wenigstens wird es ihm schwer werden, auf seine Prämissen ein Gebäude von fruchtbaren Lehrsätzen zu gründen. Von deiner Theodizee habe ich große Erwartungen, und es freut mich sehr, dass du der dichterischen Muse wieder einmal die Hand reichst. Es ist schön, dass nun einmal deine Sammlung von Gedichten herauskommt. Von deiner Anthologie habe ich seit langer Zeit kein Exemplar mehr. Hubern habe ich das meinige leihen müssen, und da werde ich es schwerlich wiedersehen. Solltest du denn nicht mir von Schwaben aus ein Exemplar verschaffen können? Crusius druckt doch mit didoschen Lettern. Du hast sehr wohl getan, deine Schwester noch zu dir zu nehmen. Noch hoffe ich, diesen Sommer dich in Jena zu sehen. Die Zabster Tante besucht uns zu Pfingsten. Auch die Herzogin von Kurland wird vermutlich hierher kommen, doch auch im ersten Teile des Sommers. Vom Julius an denke ich frei zu sein, und dann müssen wir Abrede nehmen, dass deine Reise ins Reich nicht mit der meinigen kollidiert. Hubers Geschichte wird immer ekelhafter. Ich habe eine Deduktion gelesen, die er darüber an seine Eltern geschrieben hat. Seine Entschuldigung besteht in dem gewöhnlichen Kunstgriffe aller Schwächlinge, die von einer blinden Leidenschaft beherrscht werden. Man soll ihn nicht nach dem allgemeinen Maßstabe beurteilen. Seine Lage ist ganz einzig in ihrer Art. Aber für die Tatsache hätte ich doch wenigstens einen Beweis durch Sophistereien erwartet, und solange dieser Beweis nicht geliefert ist, hat doch allemal derjenige, der sich an der allgemeinen Regel versündigt, die Präsumption wider sich. Phrasen und Deklamationen ändern hier nichts. Er gesteht, dass seine Liebe zur Forster seit 3 Jahren dauert, dass ein Mensch 2 Freunde auf einmal betrügt, mit der Frau des einen liebelt und der Schwester des andern das Leben vergiftet, ist selten vielleicht, aber für einzig kann ich es nicht halten. Für Bubenstreiche dieser Art gibt es noch Züchtigungen, aber dazu gehört ein Mensch, der durch Verhältnisse nicht gebunden ist. Mir bleibt nichts übrig, als für meinen eigenen Knabenstreich mir die Hand vor die Stirne zu schlagen, dass ich ein kindisches Spielwerk mir zu einer achtungswürdigen Leidenschaft idealisieren konnte. noch einen Auftrag an dich von dem jungen geheimen Finanzrat Wagner. Es gibt einen Chemiker in Jena namens Göttling. Wagner will wissen, ob dieser eine Stelle von 400 bis 500 Talern Besoldung in Freiberg annehmen würde, die durch Wenzels Tod vakant worden. Mit Vorlesungen ist auch noch etwas dabei zu verdienen. Wagner will sich mit Fleiß nicht an die Unternehmer der Literaturzeitung wenden, um die Sache geheimer zu betreiben. Kannst du gelegentlich diesen Mann sondieren, so gib mir Nachricht. Lebe wohl und bleibe hübsch gesund. Dein K.